Ich bin unterwegs und taste aus Gewohnheit, weil ich eine ständige Angst habe, meine Schlüssel zu verlieren, nach dem Bund in der hinteren Hosentasche. Die Finger schleichen sich gewissermaßen an, so voller Sorge bin ich, die Katastrophe könnte eingetreten sein. Und sie ist eingetreten. Die Tasche ist leer. Der Schlüsselbund fort. Ein panischer Schrecken ergreift mich. Ein guter Teil meiner Existenz hängt an diesen Schlüsseln. Es ist ein Dienstschlüssel darunter. Ich habe ihn, weil ich meine Schwäche kenne, für mehrere tausend Euro versichern lassen. Wenn er verloren geht, müssen sämtliche Schlösser im Universitätsinstitut erneuert werden. Also selbst angenommen die Versicherung bezahlt, bedeutet das Verlieren des Schlüssels einen ungeheuren Ärger. Dann natürlich Haus- und Wohnungsschlüssel. Wer sie hat, kann in meiner Abwesenheit bei mir ein- und ausgehen. Ferner ein Schlüssel zu einem Raum im Rathaus. Der Magistrat hat ihn mir und meinen Freunden für Beratungen eingerichtet. Da liegen wichtige Papiere. Ich sehe den Menschen vor mir, in dessen Hände meine Schlüssel geraten sind. Sicher ein ausgepichter Schuft. Ich bin ihm ausgeliefert. Er kann mich treffen, wo er will. Wenn mir etwas unvermutet abhanden kommt, denke ich zuerst nicht an meine eigene Dummheit, sondern an Diebstahl. Jemand muss mir den Schlüsselbund im Gedränge aus der Tasche gezogen haben. Ich habe so etwas schon einmal erlebt, in einer Schlange auf der Post. Da hatte ich auch in automatischer Besorgtheit in die hintere Tasche gegriffen und der Bund war fort. Ich entdeckte ihn in meinem zusammengefalteten Regenschirm. Jemand hatte die Schlüssel aus der Hosentasche herausgefingert und dann, durch etwas gestört, in den Schirm gleiten lassen. Jedenfalls waren sie da und alles war gut. Aber diesmal sind sie unauffindbar. Ich stehe auf der Straße, durchsuche alle meine Taschen und finde nichts. Ich bin verloren. Ich kann nicht einmal nach Hause in die Wohnung, weil ich ja keinen Schlüssel habe. Der Ersatzschlüssel liegt in der Schublade des Küchentisches. Meine Frau ist nicht erreichbar und kommt erst gegen Abend zurück. Ich zwinge mich, rückwärts zu denken. An welchen Stellen habe ich den Bund in der Hand gehabt? Und wie in einer Erleuchtung weiß ich auf einmal, was mit den Schlüsseln passiert ist. Ich war in meinem Briefkasten neben dem Treppenaufgang im Haus und habe die Post herausgeholt. Mit den Briefen beschäftigt, mit den darin steckenden Schlüsseln offen stehen lassen. Entsetzlich. Eine Einladung für den Nächstbesten, die Schlüssel abzuziehen und in meine Wohnung einzudringen. Aber womöglich stecken die Schlüssel noch. Es ist früher Nachmittag. Die Menschen sind bei der Arbeit. Vielleicht hat niemand in der Zwischenzeit das Haus betreten. Ich rufe von einer Telefonzelle den Nachbarn unter mir an. Einen alten Herrn, der früher ein Installationsgeschäft hatte. Wir stehen gut miteinander. Wir haben in dem Haus schon viel gemeinsam erlebt. Ich frage ihn, ob er mal nachschauen könnte. Ich höre durch das Telefon, wie er hinuntergeht zu den Briefkästen, dort unten mit jemandem redet und dann wieder schwer atmend heraufkommt. Nein, der Schlüsselbund stecke nicht mehr. Er habe den Briefkasten so gut es ging von außen untersucht und sei sicher, dass der Bund auch nicht drin liege. In jener Verzweiflung, die durch fiebriges Kreuz- und Querdenken nur immer schlimmer wird, setze ich mich in einen Bus und fahre nach Hause. Wie naiv zu glauben, dass ein im Briefkasten steckender Schlüsselbund unbemerkt bleibt. Unsere Wohngegend ist das Westend der Stadt. Gut bürgerlich, wenn man so will. Aber immer sind da Menschen unterwegs, die darauf lauern, an fremden Besitz zu kommen. Wir haben ein Beet in einer Baumscheibe vor dem Haus angelegt. Daraus sind uns schon, ich weiß nicht, wie viele Blumen und Stauden gestohlen worden. Sachkundige Diebe haben aus meinem Keller meine Antiquitäten abtransportiert. Ein kaltblütiger Krimineller hat in einer Nacht alle Jugendstillampen im Treppenhaus abgeschnitten und mitgehen lassen. Mein direkter Nachbar, ein junger Computerfachmann, wollte eine Reise machen, stellte seine Koffer an den Briefkästen ab, um in der Wohnung noch etwas zu holen. Und schon in Minutenschnelle waren sie weg. In solch einer Umgebung darf man sich einen Augenblick Geistesabwesenheit erlauben. Ich habe mich idiotisch verhalten. Ich sehe all die Unannehmlichkeiten vor mir, die mich erwarten. Und ich sage zu mir, du bist schuld, du hast das verdient. Während ich hoffnungslos im Bus dahinfahre, rechne ich mir vor, wie idiotisch ich mich verhalten habe. Das gibt mir eine Art Beruhigung. Und wenn man gebetsmühlenartig wiederholt, es ist passiert, es ist nun mal nicht anders, es gibt schlimmere Dinge, dann kann man sich in eine Art Gleichmut einwiegen. Ich stehe schlüssellos vorm Haus. Ich weiß, ich muss mich, um nichts ungetan zu lassen, bei allen Mitbewohnern erkundigen, ob sie nicht meine Schlüssel gesehen und vielleicht abgezogen haben. Der liebenswürdige Nachbar unter mir, der Installateur, öffnet mir die Tür und lädt mich zu einem Tee ein. Er ist ein praktischer Mensch. Er erklärt mir, was ich jetzt zu tun habe. Meldung bei der Versicherung, Austauschen des Schlosses. Seine Ratschläge untermischt er mit Geschichten, die ihm mit Schlüsseln passiert sind. Einmal hat er die Wohnungsschlüssel eines Kunden, die ihm anvertraut waren, auf der Fahrt von der Arbeitsstelle verloren. Er musste dann selber die Schlösser austauschen. Er sei zwar eigentlich zu alt dazu, sagt er zu mir, aber wenn es mich beruhigen würde, würde er diese Arbeit auch bei mir machen. Ich müsste nur die notwendigen Teile beschaffen. Mir ist daran gelegen, den lieben Nachbarn in die psychische Seite des Schlüsselproblems einzuweihen. Er ist ein einsamer Mensch. Er leidet darunter, dass er eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Ich zeige ihm, wie sehr ich sein Verständnis brauche. Der Verlust der Schlüssel, sage ich, wäre für mich fast so schrecklich wie Krankheit und Tod. Weil ich eigentlich nur meine Arbeit im Kopf hätte, müsste ich mich für die Bewältigung der Alltagsdinge sehr zusammennehmen. Ich dürfte nicht die wichtigen Dinge, die ich mit mir herumtrage, so ganz und gar vergessen und mich dann plötzlich in Panik an sie erinnern. Bei einem normalen Menschen verschwende das Bewusstsein von dem, was er bei sich trüge, nie so ganz aus dem Kopf. Deshalb hätte er nicht diese ewige Angst, etwas zu verlieren. Ich dagegen hätte diese ewige Angst und würde dann trotzdem etwas verlieren, weil ich mich irgendwelchen Gedanken nachhängend selber verlieren würde. »Ja, ja, es gibt so Menschen«, sagt der Installationsmeister. Es klingelt. Herein kommt die Nachbarin aus dem nächstunteren Stockwerk. Eine pensionierte Postangestellte. Auch ein einsamer Mensch. Streng, distanziert. Das unvermutete Erscheinen dieser scheuen Person ist an sich schon ein Ereignis. Sie habe meine Schritte auf der Treppe gehört, sagt sie, und meine Stimme in der Wohnung des Nachbarn. Ob ich etwas vermissen würde? Sie hält mir meinen Schlüsselbund entgegen. Ich könnte sie umarmen. Doch ehe sie ihn mir übergibt, liest sie mir noch die Leviten. Das sei eine unentschuldbare Leichtfertigkeit von mir gewesen, die Schlüssel stecken zu lassen. Ich müsste doch wissen, wie viele unehrliche Leute umherschwirrten. Ob ich denn keine Kriminalstatistiken lesen würde? Wie gern höre ich ihre Belehrungen. Die Schlüssel sind wieder da. Ich fühle mich wie ein ins Leben zurückgerufener und bin auf einmal heiter bis zur Ausgelassenheit. Ich bringe die beiden dazu, Geschichten aus dem Haus zu erzählen und steuere selbst welche bei. Der Installateur und die Postangestellte haben sonst wenig miteinander geredet. Aber jetzt lassen sie sich von mir anregen und schwatzen und sind vergnügt, sodass aus meinem Unglück mit dem Schlüsselbund eine richtige kleine Party erwächst. Ich habe mich mit Geschenken bei den beiden Rettern bedankt. Der Installateur hat einen Getränkegutschein bekommen für unsere Wirtschaft unten im Haus, wo er gern sitzt. Und der Postangestellten habe ich ein Bouquet aus erlesenen Gemüsen zusammengestellt, denn ich weiß, dass sie gern kocht. Und einem gelegentlichen kleinen Wortwechsel an unserem Beet habe ich entnommen, dass sie an den Pflanzen darin hauptsächlich die Kartoffel interessiert. Die Geschichte mit dem Schlüsselbund ist gut ausgegangen. Aber das ändert nichts an meiner Tendenz, Dinge zu verlieren. Ich will nicht von den Regenschirmen reden. Ich zähle sie schon gar nicht mehr. Nicht von den Taschentüchern, nicht von den Taschenbüchern. Das sind alles Bagatellen. Der existenziellste Gegenstand, den ich verlieren kann, ist die Brieftasche. Darin befindet sich der ganze Packen kleiner Karten, ohne die ich nichts bin. Personalausweis, Führerschein, Scheckkarte, Krankenkassenkarte, Leihkarte und so weiter. Wenn das alles ein anderer in die Hand bekommt, dann hat er meine Identität in der Hand. Er könnte sich für mich ausgeben, in meinem Namen böse Dinge tun. Und ich? Wer wäre ich noch ohne meine Karten? Obwohl ich mir über diese schrecklichen Aussichten im Klaren bin, habe ich schon dreimal die Brieftasche verloren. Es ist gar nicht so leicht, eine Brieftasche zu verlieren. Man muss dabei weitgehend ignorieren, was die Hände tun. Das ist mir gelungen. Bei den ersten beiden Malen war die Brieftasche noch nicht so sehr mit kleinen Karten gefüllt, wie sie es jetzt ist. Trotzdem war es ein langwieriger, teurer und unangenehmer Prozess, bis ich wieder im Besitz meiner Papiere und damit meiner Identität war. Vor einiger Zeit ist sie mir zum dritten Mal abhanden gekommen. Ich war im Sommer im Wald gewandert, hatte unter einem Baum geruht und dazu meine Jacke unter mir ausgebreitet. Dabei muss die Brieftasche herausgefallen sein. Da sie weg war, bemerkte ich erst zu Hause. Ich hätte auch nie herausbekommen, wie das zugegangen war, wenn nicht ein anderer Wanderer sie unter dem Baum gefunden und mich mit einem Anruf darüber verständigt hätte. Er wohnte in einem abgelegenen Vorort. Ich fuhr zu ihm, um die Brieftasche abzuholen. Er hatte ihren Inhalt genau untersucht und den Finderlohn bestimmt. Er war Jurist mit politischen Ambitionen. Wir unterhielten uns über städtische Angelegenheiten und ich stellte schnell fest, dass seine Ansichten weit von den meinen abwichen. Ich fand es zwar etwas seltsam, dass er so klare Vorstellungen zum Finderlohn hatte, aber eine fremde Brieftasche aus dem Wald zu tragen und sie für den Besitzer aufzubewahren, was für eine unerschütterliche Ehrlichkeit. Gegenüber. Wir wussten beide, dass wir uns schon begegnet waren. Er erwähnte aber nichts von der Brieftasche. Es ging um einen Bebauungsplan. In einem Waldgebiet sollte gebaut werden. Und er war für die Aufhebung des Naturschutzes, was ich für unzulässig hielt. Wäre er nicht der Finder meiner Brieftasche gewesen, ich hätte ihn in der Diskussion viel härter angepackt. Er hatte keine Skrupel, mich hart anzugehen. Aber ich war wie gehandicapt bei der Auseinandersetzung, weil die alte Dankbarkeit in mir lebte. Er war doch der Wiederhersteller meiner Identität. Wenn man außerhalb des Hauses etwas verliert, hat man es sofort im Guten und im Bösen mit anderen Menschen zu tun. In den eigenen vier Wänden ist man bloß Opfer der persönlichen Neigung, Dinge zu verlegen. In meiner Wohnung habe ich eisern festgesetzte Plätze für Schlüsselbund und Brieftasche. Da kann nichts passieren. Aber die Brillen, die wandern, die tauchen unter. Die finden sich in den Tiefen des Kleiderschranks oder beim Geschirr. Oder an anderen unmöglichen Plätzen. Oder gar nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass ich sie zu Hause suche, obwohl ich sie, ohne es zu wissen, draußen verloren habe. Ich trage leichte Brillen, die keinen Lärm machen, wenn sie herunterfallen. Sie scheinen vom Wind fortgetragen werden zu können. Und tatsächlich ist mir eine bei einem Spaziergang in stürmischem Wetter aus dem Gesicht gerissen worden und irgendwo zwischen Erdschollen und Büschen unauffindbar verschwunden. Da wusste ich, dass ich sie da verloren hatte. Aber oft habe ich keine Ahnung, bei welcher Gelegenheit sie sich von mir entfernt hat. Habe ich die Brille in der Wohnung verloren, müsste ich, bevor ich ziellos herumlaufe, um sie zu finden, mir erst einmal rückblickend über jeden Schritt und jede Handbewegung im Zusammenhang mit der Brille Rechenschaft geben. Aber das kann ich nicht. Zu viele Handhabungen sind längst aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich kann nur meine Gewohnheiten in Betracht ziehen. Also beratschlage ich mit mir, welche Stellen ich zur Ablage von Brillen bevorzuge. Vielleicht täuscht man sich allerdings über die Vernünftigkeit des eigenen Handelns. Ich bin, wenn mein Kopf woanders ist, zu den unglaublichsten Fehlhandlungen fähig. Eine kostbare Brille habe ich zum Beispiel mit alten Papieren in den Mülleimer befördert. Es könnte mir sogar passieren, dass ich in einem Augenblick, in dem ich mit Gedanken beschäftigt bin, die mir besonders brillant erscheinen, im Übermut die Brille aus dem Fenster werfe, ohne es zu bemerken, mit einer Handbewegung, die aus der Begeisterung kommt. Die Brille ist, wie Schlüssel und Brieftasche, fast ein Teil meiner Person. Aber anders als die. Sie ist es in körperlicher Weise. Ich brauche sie, um gewisse Dinge überhaupt erkennen zu können. Ich sehe mit ihr. Also dürfte es doch nicht sein, dass ich sie vollständig aus den Augen verliere. Diese Problematik hat Karl Valentin in seinem Sketch »Wo ist meine Brille?« abgehandelt. Es gibt da eine Auseinandersetzung mit seiner Frau über den Unterschied zwischen »woanders« und »irgendwo«. Da sagt er, »wenn ich doch weiß, wo ich sie hingelegt habe, das nützt mir gar nichts, weil ich doch nicht sehe, wo sie liegt, weil ich doch ohne Brille nicht sehen kann. Stell dir vor, ich habe die Weitsichtige verlegt und habe nur die Kurzsichtige auf. Die Weitsichtige liegt aber weit entfernt, sodass ich die weitsichtig entfernt liegende mit der kurzsichtigen Brille nicht sehen kann.« Zum Schluss zeigt sich, dass er sie auf der Stirn sitzen hat. So glücklich geht aber die Brillensuche selten aus. Bei mir jedenfalls bleibt sie meistens verschollen. Was tut so weh, wenn ich etwas Wichtiges verliere? Es ist nicht der Geldwert der verlorenen Sache. Natürlich freue ich mich nicht über die Ausgaben, die mit einer solchen Nachlässigkeit verbunden sind. Aber wenn es nur der Geldverlust wäre, würde ich mich gar nicht damit befassen. Schwerer wiegen die Unannehmlichkeiten, die man hat, wenn man verlorene Dinge wiederbekommen will. Man muss auf Ämter laufen, Anträge stellen, Handwerker beauftragen. Das alles ist kostbare Zeit. Man ärgert sich rasend über den großen Verlust an Zeit aus kleinem Anlass. Aber auch das sollte einen nicht zur Verzweiflung bringen. Wenn ich wichtige Dinge verliere, habe ich das Gefühl, dass ich an den Grundfesten meiner Existenz rüttle. Warum das? Weil ich verstanden habe, weshalb mir solche Fehler unterlaufen. Es ist eine Frage der Konzentration. Ich tue etwas mit den Händen, aber meine Gedanken sind nicht dabei, sondern ganz woanders. Ich bin mir dessen wegen Gram, denn ich halte es für falsch, sich so aufzuspalten, in einen, der handelt und in einen, der denkt. In jeder Bewegung, die man vollzieht, müsste man als Denkender ganz gegenwärtig sein. Also müsste man, um es ein bisschen goethisch auszudrücken, auch die kleinen Handhabungen mit denkender Hand ausführen. Wenn man das nicht schafft, kann man leicht untauglich werden für die Alltagsgeschäfte. Dass das eine Lebensfrage für mich ist, sehe ich auch an meinen Träumen. Deren Inhalt hat sich mit den Jahren sehr verändert. Jetzt dominiert ein Typus, der mit meiner wahren Existenz kaum zusammenzuhängen scheint. In diesen Träumen verirre ich mich in Städten, in denen ich lange nicht war. Ich verlaufe mich in London oder Rom. Ich weiß nicht mehr, wo mein Hotel ist. Der Hotelzimmerschlüssel ist verloren. Ich sitze so gut wie unbekleidet in einem Bus ohne Geld und werde gleich zur Kasse gebeten werden. Die Sicherheiten des äußeren Lebens lösen sich in nichts auf. Ich überschätze diese Träume nicht. Sie verblassen auch schnell. Wenn ich jedoch eine Lehre daraus ziehen wollte, dann müsste sie heißen, sei wachsam bei den äußeren Dingen. Denn bei aller Freude am eigenen Innenleben, ohne Schlüssel, Brieftasche und Brille, wäre ich vielleicht wirklich nur noch die halbe Person. In SWR 2 Eckpunkt brachten wir Schlüsselbund, Brieftasche, Brille als Lebensproblem über das Verlieren von Sachen von Michael von Poser.